Park Bong-ju, Vorsitzender des Ministerkabinetts der DVRK, besichtigte die wichtigen Betriebe in den Gebieten Bukchang und Dokchon. Im Vereinigten Wärmekraftwerk Bukchang, im Kohlenbergwerk Dokchon, des Vereinigten Kohlenbergwerkes des Gebietes Dokchon und im Vereinigten Automobilwerk Songnae informierte er sich konkret über die Produktion und die Bauarbeit für die Kapazitätserweiterung. Bei den Vorortbesprechungen mit den Mitarbeitern der betreffenden Bereiche wurden die Maßnahmen dazu erörtert, die Produktion von Stromenergie und Kohle zu steigern und den Lastkraftwagen neuen Typs serienmäßig herzustellen. Zuvor informierte sich der Regierungschef im Kosmetikbetrieb Pyongyang über die Modernisierung und betonte dabei, den Bau zu beschleunigen.